Doch was soll das gewesen sein? Aus archäologischer Analyse des Grabes drängt sich einzig ein Verdacht auf. Es könnte etwas mit der Verarbeitung von Weidenruten zu tun haben. Sie nahm Knochenwerkzeuge mit ins Grab, die fürs Korbmachen verwendet werden konnten. Und sie lag mit dem Kind in einer Grabkammer aus Weidenruten. Verlockend wäre die Idee, dass es ihrer Profession als Heilerin geschuldet war. Weidenrinde enthält Salicyl, das im Körper zu Salicylsäure verwandelt wird, auf der wiederum unser modernes Aspirin basiert. Salicylsäure lindert Schmerz, senkt Fieber und wirkt antirheumatisch. Dass Weidenrinde zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird, ist von den frühen Hochkulturen, aber auch von Germanen und Kelten bekannt. Hippokrates wie Plinius, der Ältere, führten sie als Arznei an. Sicher reichte die Kenntnis weit in die Steinzeit zurück. Sollte unsere Heilerin ihre Zähne bei der Medikamentengewinnung ruiniert haben? Riskierte sie ihre Gesundheit im Dienste der Allgemeinheit? Die Gerbstoffe in der Rinde dürften den Prozess forciert, die Salicylsäure den Schmerz womöglich gelindert haben. Wir können es nicht sagen. Gezielte Manipulation oder versehentliche Zahnschädigung. Beide Optionen lassen sich im schamanischen Kontext interpretieren. Mögen wir die definitive Ursache der merkwürdigen Zahnmanipulation nicht eruieren können, dürfen wir es als belegt ansehen, dass es der Frau über Jahre hinweg gelang, die daraus resultierenden Risiken wie wiederkehrende Entzündungen unter Kontrolle zu halten. Der Rest ihres Gebisses wie ihre gesamte körperliche Verfassung waren gut. Als Zwischenergebnis unserer Ermittlungen steht also fest, sie war eine Meisterin der Heilung, eine medizinische Expertin, die hochverehrt starb. Wir haben die Frage schon einmal gestellt. War es also Zufall, dass sie an einem Ort bestattet wurde, an dem Salzquellen sprudelten? In entsprechender Konzentration wirkt Sole desinfizierend und mag ihr geholfen haben, sich vor Entzündungen zu schützen. Und später half sie damit anderen. Versorgte sie ihre Mitmenschen auch noch mit einem steinzeitlichen Aspirin aus Weidenrinde? Vielleicht sollten die Ärzte und Pharmazeuten über ein neues Standessymbol nachdenken. Wie wäre es mit Regeweih und Schildkrötenschalen?